14. Die 12 Stämme Israels. Von jüdischer Seite wird oft, so auch im Prozess, behauptet, die 12 Stämme seien spurlos verschwunden. Kein Jude könne daher von ihnen reden. Dass die Behauptung unwahr ist, zeigen folgende zwei Notizen Herzls. Band 1, Seite 321 bis 323, Tagebuchblatt vom 25.11.1895. Beim Oberst Goldschmidt. Goldschmidt ist der als Christ geborene englische Jude, der nach Herzls Tagebüchern 1, Seite 324, den Großgrundbesitz durch eine progressive Grundsteuer zu treffen beabsichtigt, wie es die Protokolle 6.4 vorschreiben. Er zeigte mir die Fahne von Shovevai Zion, Zeichen der 12 Stämme. Dagegen rollte ich meine weiße Fahne mit den 7 Sternen auf. Band 1, Seite 597, Tagebuchblatt vom 7.3.1897. Der Haas schickt einen Brief Oberst Goldschmidts aus Biarritz für mich. Goldschmidt beteuert, er habe in Cambridge nicht, wie der Jewish Chronicle schreibt, gegen mich gesprochen, sondern nur seine historische Fahne, auf der die 12 Stämme symbolisiert sind, gegen meine 7-sternige verteidigt. Man sieht also, dass der Gedanke an die 12 Stämme nur symbolisch gemeint ist und dass die Erwähnung keine antisemitische Fälschung sein kann. Herzl denkt sich übrigens die Fahnen nur mit 7 Sternen im Gedanken an den von ihm vielfach vertretenen 7-Stunden-Tag, Tagebuch 1, Seite 113.